Hallo, herzlich willkommen zum Uncast, Episode 154 ist es heute. Und diesmal wieder ein Beitrag von Markus, ja, schon eine Zeit lang her. Warum wird er uns auch erklären, warum das schon eine Zeit lang her ist, ja. Und er hat einen ganz, ganz tollen Tipp heute für euch. Dann haben wir natürlich wieder News, ganz klar, wie auch sonst. Ja, es gibt kein Uncast ohne News. Und da werden zum Beispiel so Sachen wie die Galaxy NX Kamera besprochen. Jetzt ein bisschen genauere Daten sind da jetzt vorhanden. Ja. Dann Probleme mit dem Ouya. Ja, schade, schade. Aber da kann die Firma nichts dazu. Auch da geht's noch rund. Ja, Humble Bundle 6 ist beispielsweise auch noch erhältlich. Und natürlich auch wieder die Community und App der Woche. Tja, und los geht's, würde ich sagen, mit dem Markus. Bitte Markus, du hast einen Tipp für Play Music All Access, wie fast alle das bekommen können, jetzt. Ja, nach einigen Wochen Pause auch von mir wieder mal einen Beitrag hier im Uncast. Warum bin ich momentan weniger zu hören, kann ich sagen, hat gleich zwei Gründe. Zum einen bin ich momentan sowohl beruflich als auch privat wirklich massiv eingespannt. Ich komme nicht dazu, merkt man auch an meinem Blog smartphonefan.de. Da tut sich momentan auch nicht so viel, wie das teilweise in der Vergangenheit schon war, weil mir wirklich die Zeit fehlt. Zum anderen muss ich sagen, ist Android zwar nach wie vor eines meiner beiden meistgenutzten Betriebssysteme, aber im Moment, muss ich ehrlich sagen, fasziniert mich BlackBerry 10 eigentlich noch etwas mehr. BlackBerry 10 wurde ja Ende Januar gestartet mit dem BlackBerry Z10, mittlerweile gibt's das Q10 noch, und am Q10 begeistert mich halt in erster Linie auch die physische Tastatur, die wir ja bei früheren Android-Geräten wie dem T-Mobile G1 oder dem Motorola Milestone auch gesehen haben. Gibt es ja leider bei aktuellen Android-Geräten gar nicht mehr, beim iPhone sowieso nicht. Gibt's eigentlich in dem Sinn nur noch bei BlackBerry. Und wer wirklich unterwegs viel schreibt, dem hilft auch kein SwiftKey, dem hilft auch kein Swipe, der braucht einfach eine physische Tastatur oder er muss halt eben damit leben, vielleicht eine Bluetooth-Tastatur mitzunehmen, hat man aber schon wieder ein Device mehr. Also insofern, für mich ist ein Smartphone mit physischer Tastatur zumindest zusätzlich zu einem reinen Touchscreen-basierten Gerät immer noch die beste Wahl. Ich fahre momentan zweigleisig. Ich verwende als Hauptgeräte meinen Samsung Galaxy Note 2 LTE. Das Ding hat halt eben den Vorteil, es hat einen schönen großen Screen. Man kann darauf hervorragend lesen, man kann darauf hervorragend surfen. Man kann darauf auch Videos gucken und so weiter. Also für Multimedia-Anwendungen oder auch zum Medienkonsum, sage ich mal, ist das natürlich eine hervorragende Sache. Für Produktivität, muss ich ehrlich sagen, da lobe ich mir mein BlackBerry Q10, dass ich parallel zum Samsung generell auch immer dabei habe. Ist aber eigentlich gar nicht Inhalt meines Beitrags heute. Es soll eigentlich heute um Google Music All Access gehen. Warum jetzt, kann ich euch sagen, weil ihr habt noch wenige Tage Zeit, um euch irgendwie einen amerikanischen Account zu erschleichen, sage ich jetzt mal, und noch den Trial-Preis zu bekommen, nämlich 7 US-Dollar 99 pro Monat. Google Music All Access ist ja im ersten Monat kostenlos, so wie es bei vielen vergleichbaren Musikstreaming-Diensten ist. Und, wie gesagt, der Vorteil, zusätzlich noch für Kunden, die bis zum 30. Juni den Service anmelden, kostet es eben anschließend 7 US-Dollar 99 im Monat. Wer ab 1. Juli bestellt, zahlt 9 99 im Monat, also doch schon 2 Dollar mehr. Und ich muss sagen, gerade der Preisvorteil hat mich gereizt, es dann doch im Juni noch zu probieren. Ich hatte den Vorteil, dass ich eines der Google Music Konten hatte, wo All Access sofort angeboten wurde, mag damit zusammenhängen, dass ich zum Zeitpunkt der Google I.O. Mitte Mai in den USA war und von dort auf meine Google-Dienste zugegriffen habe. Vielleicht hat Google dann anhand der IP-Adresse USA mitbekommen, ja, dass ich halt eben in den USA bin, und Google Music All Access gibt's ja momentan offiziell nur in den USA. Sprich, ich hatte den Dienst von vornherein bei Google Music bei mir mit drin, von wegen probieren Sie jetzt auch sogar auf Deutsch, probieren Sie den Dienst jetzt aus, einen Monat kostenlos, danach $7.99 im Monat, hatte aber dann beim Bestellvorgang jeweils eine Fehlermeldung. Die Fehlermeldung hängt damit zusammen, dass die Kreditkarte eine amerikanische Adresse braucht. Das habe ich jetzt also im Nachhinein festgestellt, man braucht auch kein VPN oder irgendwas, um also wenn man schon mal den Status hat, man kann testen, sondern man braucht einfach nur eine amerikanische Kreditkartenadresse. Es muss keine amerikanische Kreditkarte sein. Also gegebenenfalls geht man bei Google Wallet rein, ändert von der dort schon hinterlegten Kreditkarte einfach mal die Adresse auf eine amerikanische und bestellt dann Google Music All Access. Anschließend kann man auch sofort wieder auf die deutsche Kreditkartenadresse umstellen. Also das ist eine Sache von wenigen Minuten, wo die Kreditkarte in die USA umzieht. Sucht man sich eine fiktive Adresse raus. Ich habe sogar den Vorteil bekannt in den USA. Insofern, ich habe dann sogar eine Adresse, wo die Post ankommen würde, hinterlegen können. Aber halt eben auch für die kurze Zeit nur, um Google Music All Access anzumelden. Danach läuft das einwandfrei durch und funktioniert. Der Rio, den habe ich auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht. Bei ihm hat es nicht funktioniert, muss ich sagen. Er hatte wohl im Mai auch anfangs diesen Hinweis auf den Trial, auf den kostenlosen von Google Music All Access in seinem Account gesehen. Der kommt aber nicht mehr. Und ja, da war es dann auch nicht so einfach möglich. Wir haben dann mal gemeinsam im Internet ein bisschen recherchiert. Die Lösung könnte dann auch sein, dass man ein VPN aufbaut in die USA. Das funktioniert, ja, eigentlich recht gut. Also ich persönlich habe ja sogar von hidemyass.com ein VPN, das ich ganz regulär sogar monatlich bezahle. Bringt mir insofern was, als ich darüber amerikanische Radiostationen hören kann. Das ist es mir also wert, die umgerechnet etwa $6 im Monat zu bezahlen, wenn man es gleich für ein Jahr abschließt. Aber wie gesagt, ich habe es also wirklich nicht gebraucht. Aber wenn man im Internet sich mal umguckt nach Anmeldungen für Google Music All Access, dann gibt's da exakt drei Stati. Zum einen, es funktioniert super einfach, so wie bei mir, sprich die kostenlose Probephase wird sowieso schon bei Google Music angeboten und ja, man muss dann im Prinzip nur die Kreditkartenadresse auf USA kurzzeitig ändern. Möglichkeit 2, es funktioniert auf dem Weg nicht. Man muss einen VPN-Tunnel in die USA aufbauen, da gibt's auch kostenlose Lösungen, einfach mal nach googeln. Und danach geht's halt. Oder Möglichkeit 3, auch das geht nicht, dann hilft nur ein neuer Google-Account. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich amerikanische Apps nur mit einem zusätzlichen Google-Account runterladen kann. Warum das so ist, weiß ich nicht. Bekannter von mir hatte, als es Google Music damals noch ausschließlich in den USA gab, das Problem, dass bei ihm auch ein VPN nicht gereicht hat, um Google Music anzumelden. Er musste damals explizit einen zweiten Account aufmachen, der dann von vornherein in Anführungszeichen amerikanisch war. Das musste ich seinerzeit nicht. Also das ist komisch, dass das ein bisschen unterschiedlich ist. Aber wie gesagt, der Vorteil ist, wenn man es dann geschafft hat, man zahlt eben $7.99, das sind um die 6 Euro im Monat. Und da ist auch der mobile Zugriff schon mit drin. Und das ist das Interessante. Denn ich bekomme natürlich auch bei Spotify, bei Simfy, bei Deezer und wie die Dienste alle heißen, bekomme ich natürlich auch für €4.99 eine Musik-Flatrate. Aber die ist dann jeweils auf die Nutzung am PC oder Mac begrenzt. Für die mobile Nutzung zahle ich bei diesen Diensten das Doppelte, sprich €9.99. Und das ist natürlich fast das Doppelte dessen, was ich jetzt im Rahmen des Trial, wer den Preis einmal hat, €7.99, er behält ihn ja, bei Google Music All Access habe. Ungefähr 20 Millionen Titel gibt's. Das ist ähnlich wie bei Spotify und vergleichbaren Diensten auch. Ich muss dazu sagen, es gibt auch eine Offline-Funktion, was auch gut ist. Man kann also auch lokal aufs Gerät speichern. Ich muss dazu sagen, ich find's gut, dass es über einen PC-Browser funktioniert. Fände es aber generell für Google Music besser, wenn es zusätzlich auch offizielle Apps von Google geben würde. Ich meine, es gibt ja Third-Party-Application-Apps, gar kein Problem. Aber wenn es da was Offizielles von Google auch gäbe, muss ich ehrlich sagen, fände ich das auch nicht verkehrt. Das ist das eine. Zum anderen, es gibt auch deutsche Musik schon, obwohl der Dienst momentan nur für die USA gedacht ist. Es gibt aber teilweise wirklich, ja, gerade wenn es um etwas ausgefallenere Sachen geht, gibt es schon Lücken. Aber die gibt es bei jedem anderen Streaming-Dienst in der Art auch, muss ich sagen. Ich persönlich sag ganz ehrlich, mir reicht eigentlich normalerweise die kostenlose Version von Spotify für die wenigen Titel, die ich brauche und nicht selbst besitze. Normalerweise bin ich eigentlich eher Radiohörer, kein Musikstreaming-Hörer. Ich werde Google Music All Access definitiv nach dem kostenlosen Monat wieder verlassen, weil es sich für mich einfach nicht lohnt. Für jemanden, der allerdings wirklich Musikstreaming-Dienste nutzt, der sich da eigene Playlisten erstellt und so weiter und der sich vor allen Dingen auch mit Google verheiraten möchte, für den ist das ideal. Ich persönlich muss natürlich sagen, ich find's gut, das ist ja auch wohl geplant, dass es demnächst eine iOS-App, eine offizielle noch gibt, dann sind zumindest die beiden großen Betriebssysteme Android und iOS abgedeckt. Fände es aber gut, wenn es auch Möglichkeiten für Windows Phone und BlackBerry geben würde, sodass dann wirklich, man kann sagen, 99% aller Smartphone-User im Prinzip abgedeckt wären. Das ist halt im Moment nicht der Fall. Und da muss ich halt sagen, also BlackBerry gibt's bei dieser momentan, aber alle anderen Plattformen gibt's noch bei Spotify. Und ich glaube auch bei Simfy zum Beispiel. Und das muss ich sagen, ist momentan noch ein bisschen Nachteil von Google Music All Access, halt eben die fehlende Unterstützung für Fremdbetriebssysteme. Wie gesagt, von iOS war die Rede, dass es kommt, aber bisher ist es nicht da. Ja, wann der Dienst dann eingeführt wird für iOS, weiß ich nicht. Wer natürlich ohnehin nur Android-Geräte verwendet, für den ist es sowieso egal. Ja, aber ich lehne es eigentlich generell ab, mich mit einer Plattform zu verheiraten. Egal, ob das Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone, egal was es ist. Ich war ja zum Beispiel auch über 10 Jahre praktisch fast ausschließlich Symbian-User. Ja, die ganze Nokia Communicator-Serie damals. Einer nach dem anderen. Von Symbian redet heute kein Mensch mehr. Das ist ganz klar. Wenn ich jetzt alles auf Symbian bei mir ausgelegt hätte, dann würde ich, wie viele andere ehemalige Nokia-User auch, ziemlich alt aussehen. Ja, ich denke mir, der Kombination eines Android-Smartlets oder Fablet oder wie man es auch immer nennen möchte und dem BlackBerry fahre ich eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Zwei Netze, zwei Smartphones, zwei unterschiedliche Betriebssysteme, zwei App-Plattformen im Endeffekt auch. Das ist eigentlich eine feine Sache. Ja, wie gesagt, Google Music All Access, rund 20 Millionen Songs. Es gibt auch eine Radiofunktion, so ähnlich wie Last.fm. Man sagt, man möchte jetzt von ILO Musik hören, dann bekommt man Musik von ILO und auch von Künstlern, die ungefähr die gleiche Musikrichtung machen. Man kann die Titel auch liken und disliken. Man kann also praktisch den Dienst trainieren nach den eigenen Musikvorlieben, was natürlich gerade, wenn man so ein Zufallsstreaming jetzt nutzt, auch nicht verkehrt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir persönlich bei Google Music All Access sehr gut. Und wie gesagt, schön ist, dass es eine Offline-Funktion gibt. Und das hat die Konkurrenz mit dem angebissenen Apfel nämlich nicht anzubieten. Die haben ja A, momentan nur die Radiofunktion, die haben nicht die Möglichkeit, also A, auch nur USA, B, nur Radiofunktion, C, halt eben keine mit Spotify und ähnlichen Diensten vergleichbare Möglichkeit, auch gezielt, ich sag mal, bestimmte Alben von Interpreten zu hören. Und bei iTunes Radio, bei Apple, gibt's auch keine Offline-Funktion. Die gibt's bei Google Music All Access natürlich auch. Funktioniert auch wunderbar. Habe ich auf dem Nexus 7 und auf dem Galaxy Note 2 LTE ausprobiert. Das ist eigentlich eine feine Sache. Ich bin gespannt, wann der Dienst offiziell in Deutschland eingeführt wird. Es ist ja bei Google-Diensten fast schon, ja, normal, dass es erstmal in den USA losgeht. Es war ja bei den anderen Musikstreaming-Diensten auch so, dass Deutschland dann irgendwie immer ein bisschen später erst dabei war. Aber ja gut, es kommt, denke ich mal, in jedem Fall. Auch Apple will ja sein iTunes Radio erstmal in USA einführen, aber nach und nach auf weitere Länder ausdehnen. Ich denke mal, dass wir da auch in Deutschland was sehen. Und eines muss man sagen, immerhin Google Music All Access wird iOS unterstützen. Aber ich glaube kaum, dass wir iTunes Radio jemals auf Android sehen werden. Also insofern, das ist dann auf jeden Fall ein großer Vorteil des Google-Dienstes. Wie gesagt, die Musikauswahl, man sollte wirklich den kostenlosen Monat nutzen, um es mal zu testen. Ich persönlich muss sagen, mir hat Spotify in dem Fall wirklich am besten gefallen. Ist aber jetzt auch schon wieder ein halbes, dreiviertel Jahr her, dass ich es ausprobiert habe. Die anderen haben auch aufgeholt, ob es Ardio ist, ob es Simfy ist, ob es Deezer ist, wie auch immer. Die haben auch alle neue Titel reingenommen, also insofern lohnt sich das sicherlich auch mal wieder ein neuer Test. Und wie gesagt, das Schöne eben bei Google Music All Access, wenn man dabei bleibt, ist ja eben der wirklich günstigere Preis, inklusive der Möglichkeit, das ganze Mobil dann auch am Smartphone oder am Tablet zu nutzen. Gut, das wär's dann von meiner Seite für heute. Google Music All Access, wie gesagt, bis 30. Juni anmelden, dann habt ihr noch die Chance, den günstigeren Preis zu bekommen, $7.99. Und keine Angst vor irgendwelchen Problemen bezüglich Sprachbarrieren oder so. Google spricht, auch wenn der Dienst momentan nur für die USA ist, komplett mit Deutsch für euch. Die Rechnung über $0 für den ersten Monat kommt dann auch auf Deutsch aus dem Google Play Store. Also ist alles überhaupt kein Problem. Gut, ich wünsche euch was und damit geht's zurück zum Rio. Ja, herzlichen Dank, Markus. Sehr schön. Leider gehöre ich zu denen, die das nicht so einfach freischalten lassen können. Ja, ich hatte zwar am Anfang mal den Link, der ist dann aber bei mir verschwunden wieder. Und nun ist eben das Problem, dass ich hier das in dieser Art so nicht mehr bestellen kann. Ich müsste dann also mit VPN-Tunneln arbeiten, ja, und so weiter. Und das ist mir alles zu viel Stress und deswegen lasse ich das mal. Zum Thema mit Google verheiraten, naja, wegen dem Musikdienst würde ich das nicht unbedingt als verheiraten ansehen. Man hat halt dann seine Musik bei Google, beziehungsweise kann dann eben bei Google das anhören. Wenn einem der Service nicht gefällt, dann kündigt man den und kann irgendwo anders dahin gehen. Die Musik, die man hochladen kann, die eigene Musik, die ist ja eh kostenlos, die 20.000 Titel. Von daher braucht man da sich eh keine Gedanken groß zu machen. Ja. Und wenn man den Service dann nicht mehr nutzen will, dann geht man einfach zu einem anderen Service. Es ist so, wie wenn man eine CD von, was weiß ich, von Sony Entertainment kauft, dann hat man auch nicht Sony Entertainment geheiratet. Ja. DRM gibt's so ja nicht bei Google Play. Die All-Access-Musik ist natürlich nur verfügbar, solange man das Abo hat. Aber wie gesagt, wenn man das dann nicht mehr will, dann geht man zum Beispiel zu Spotify oder Deezer, macht dort ein Abo und hat dann dort im Idealfall sogar dieselbe Musik, weil die mittlerweile ja alle bei den großen Herstellern eben Verträge haben. Ja, und ja, das ist nun mal so. Gut, vielen, vielen Dank für den ausführlichen Bericht, Markus. Ich hoffe, dass die Hörer wenigstens damit noch was anfangen können. Diejenigen, die eben hier jetzt noch Zugriff haben und diesen Link sehen. Ja, und dann können die da richtiges bares Geld sparen. Rechtliche Fragen weiß ich nicht, aber ich denke mal, das geht so okay. Ja, zumindest vom Bezahlen her. Ich denke nicht, dass das irgendwie ein Problem ist, aber ja, auskennen tue ich mich da nicht wirklich. Ja, ansonsten, man kann jetzt eben noch jede Menge sparen, was es dann geben wird, wenn es bei uns auf den Markt kommt mit dem Google Music, das weiß man ja gar nicht. Es kann also sein, dass dann eben hier vielleicht auch ein sehr, sehr gutes Angebot gibt. Ja, aber man kann davon ausgehen, dass es vielleicht dann ein 7,99 € Angebot gibt, wenn überhaupt, und dann 9,99 € Abo im Monat. Und wir haben ja hier von Dollars gesprochen, ja, von Dollar, also das heißt dann eben $7,99 ist schon sehr, sehr gut, ja. Okay, also Dann komme ich jetzt gleich zu den News. Google Plus App Notifications, ich hatte es letzte Woche mal angesprochen. Habe ich das angesprochen? Ich weiß nicht, ich habe es auf jeden Fall mal geblockt. Im android.3yearcentral.info. Und dort habe ich geschrieben, dass eben es momentan Probleme gibt mit der Google Plus App, mit den Benachrichtigungen, dass die überhaupt nicht mehr übereinstimmen mit den Benachrichtigungen, die auf dem Desktop angezeigt werden. Und das hatte ich früher so nie bemerkt. Also das heißt, da hat sich offenbar was geändert. Dann wurde die Desktop-Notifications bei mir zuerst umgestellt. Das heißt, ich habe dieses kleine Symbol mit der Glocke da bekommen. Ja, Mr. Jingles heißt das übrigens. Das ist ein offizielles Maskottchen von Google. Das nennt sich Mr. Jingles. Und es hat eine eigene Google-Plus-Seite sogar. Ja. Und auf jeden Fall, nachdem diese Glocke erschienen ist und die schönen Aufteilungen dieser Benachrichtigung, ja, es ist sehr, sehr schön gemacht, richtig gut, hat dazu aber dann geführt, dass, weil ich das auf dem Handy noch nicht hatte, also auf dem Smartphone war das eben noch nicht der Fall, da habe ich noch die alten Notifications angezeigt bekommen, obwohl ja die neue Google Plus App schon installiert war. Also war da offenbar was drin, was Google sagt, okay, die neue App ja, aber solange die Funktion noch nicht aktiviert ist, solange sieht man eben hier noch die alte Notifications. Und dann ging's rund. Ja, es hat überhaupt nicht mehr mit dem übereingestimmt, was angezeigt wurde auf dem Desktop. Ja, das heißt nicht nur, dass die Nachrichten dann doppelt erschienen sind, sondern es war also alles kurz und knapp, manche Nachrichten wurden angezeigt auf dem Desktop, aber nicht auf dem Handy und umgekehrt. Ja. War scheinbar die Frage, wann man das wo abgerufen hat. Teilweise wurden die offenbar dann als gelesen markiert bei dem anderen Gerät und so weiter, ohne dass man das tatsächlich gemacht hat. Also es war ein ganz schönes Durcheinander, aber mittlerweile geht es. Also ich habe jetzt auch diese Mr. Jingles Version, ja, auf der Notification, sage ich jetzt einfach mal, auch auf dem Handy und siehe da, alles funktioniert wunderbar, fast alles funktioniert wunderbar. Wenn man die Handyversion aufruft, dann dauert es doch eine gewisse Zeit, bis die Notifications sich aktualisiert haben. Ja, das bedeutet, dass unter Umständen, wenn man die jetzt neu aufruft, da doch noch Mitteilungen angezeigt werden, die so gar nicht mehr stimmen. Da muss man eben einen Moment warten, ja, bis das aktualisiert wird von der Google Plus App und erst dann stimmen die überein. Ja. Also mir gefällt es ausgesprochen gut hier, diese neuen Notifications übrigens, vor allem das Mark All as Read, ja, das finde ich sehr, sehr nützlich, weil man dann doch oft hier Benachrichtigungen hat, ja, jemand hat das, man hat hier plus one gemacht, dann muss man nicht unbedingt draufklicken und das dann angucken, sondern man hat das gesehen, wer hat das gemacht, okay, alles klar, aber jetzt als gelesen markieren und fertig, dann hat man gleich, kann man gleich übergehen zur nächsten. Okay, so viel zu Google Plus App Notifications, funktioniert jetzt eigentlich super. Test des Samsung S4 Active hat AndroidCentral.com hier gemacht und da war ich auch drauf gespannt, ja, inwiefern das sich unterscheidet zum normalen Galaxy S4. Und generell, es unterscheidet sich etwas, das mir überhaupt gar nicht so schmeckt. Ja, also das S4 Active, das müsste meiner Meinung nach dieselben Daten haben wie das normale S4. Ansonsten ist es bei mir kein S4. Ja. Das ärgert mich immer ein bisschen, auch wenn man so ein Handy dann S4 Mini nennt. Das hat überhaupt gar nichts mehr mit dem S4 zu tun. Ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt ein S4 kommt. Höchstens doch aus Promotion-Zwecken, dass man es besser vermarkten kann. Aber mit S4 das hat gar nichts mehr zu tun, das S4 Mini. Ja. Und gut, hier ist es nicht ganz so schlimm, das Galaxy S4 Active ist im Prinzip die Outdoor-Version davon, hat also Spritzwassergeschütz, kann sogar, glaube für 30 Minuten einen Meter unter Wasser tauchen, ja, ohne dass es kaputt geht, hat natürlich dann auch Schutz gegen Staub und ist somit halt für einen Outdoor-Einsatz viel besser geeignet. Die Geocacher zum Beispiel dürfen sich darum sehr freuen drüber. Ja. Zumindest mal der die CPU bleibt gleich, ja. Ob es hier eine Octa-Core-Version geben wird, ist unwahrscheinlich. Ist ein 1,9 GHz Qualcomm Snapdragon 600 Prozessor drin, beziehungsweise Chip drin, 2 GB Speicher, 16 GB Flash-Speicher und erweiterbar mit einer Micro-SD-Karte, 1080p Display. Und das Display von dem S4 Active ist kein Super AMOLED, sondern ein LCD-Display, Super LCD-Display. Und das sollte erwähnt werden. Wobei, muss ich sagen, habe ich persönlich jetzt überhaupt nichts, sehe ich überhaupt nicht als negativ an, weil das Super AMOLED, das muss ich mir da erstmal genau anschauen. Die alten Super AMOLEDs bei Samsung hatten doch eine massive Farbverfälschung drin. Ja. Die Kamera statt 13 Megapixel, 8 Megapixel. Ja klar, man kann natürlich sagen, gut, 8 Megapixel reichen auch, aber warum? Warum macht man das? Ja, Platzprobleme sind zwar am wahrscheinlichsten, ja, dass es so ist, aber dennoch, es nervt schon. Ja. Das ärgert einem doch schon. Von daher ist es, naja, nicht ganz so spitzenmäßig, ja, wie ich jetzt hier, also ich brech nicht in Jubelstimmung auf, ja, da, weil ansonsten wäre ein richtiges Galaxy S4, ja, mit vollen Leistungsdaten wäre interessant gewesen als Outdoor-Handy, ja. Aber diese 13 Megapixel versus 8 Megapixel, nein. Ja. Und ich meine, die Kamera selbst sind beide ja von Samsung verbaut worden. Von daher kann man da auch nicht sagen, ja gut, es geht ja nicht um die Megapixel. Ich kann euch sagen, es geht eben doch um die Megapixel. Wenn man so ein Bild macht und zoomt daran und man hat Artefakte ohne Ende drin, beziehungsweise eben diese Blöcke verblocken, dann ist es eben nicht so gut. Ja. Und da das die Kamera selbst ähnlich ist, unterscheiden die sich halt dadurch nur, also nur mit den Megapixeln. Das Objektiv ist im Prinzip das gleiche, die Linse. Und von daher hat man dann einfach ein schlechteres Bild, ganz einfach. Ja. okay, also das Samsung Galaxy S4 Active, muss man halt mal überlegen, ob einem das dann das wert ist. Vom Preis her liegt es dann auch im Bereich vom S4, also dürfte sogar in manchen Geschäften wohl noch teurer angeboten werden, müssen wir mal gucken. Aber naja, gut. Was anderes, Monsters University ist draußen, ist zu bekommen im Play Store für 75 Cent, Eurocent, kann man sich das kaufen. Monsters University, das neueste von Disney, ja, das neueste Spiel von Disney und auch ein ganz neuer Film natürlich, ja, die Fortsetzung von Monsters Inc., Monsters Incorporated, und ja, ich meine, okay, es ist zwar von Pixar, aber es ist so genial, ja, so super genial. Der Klotzkowski ist einfach der Hammer, ist die beste Erfindung einer Comic, kann man ja nicht sagen, einer virtuellen Figur überhaupt. Vielleicht abgesehen noch von Miku Hatsune. Ne? das Spiel selbst, ich sage hier zwei Spiele in einem. Okay, gut. Scare Games, ja, das heißt Spiele, wo man Leute erschrecken muss. Und dann Catch Archie, the Scare Pig. Ja. also es ist schon wohl an Kinder angelehnt, aber das ja, hat ja nicht viel zu bedeuten, ja. Monsters Inc. war auch für Kinder angelegt, aber die Erwachsenen haben es geliebt. Ja, genau. So ist es. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schön. Ja, mir gefällt's. Ist offiziell, wie gesagt, von Disney für 75 Cent zu haben. Link findet ihr dann bei den Shownotes. Schaut euch einfach mal die Screenshots an, was ihr dazu meint. Ich finde es, wie gesagt, ganz okay, aber da hat wohl jeder seinen eigenen Geschmack, Es ist wohl im Art, oder was heißt, es ist wohl, es ist im Art so von Temple Run. Ja, das heißt, die Figur rennt los und man kann eben dann die Figur steuern mit dem Gerät, etwas begrenzter Einfluss nehmen. Ja. Und das Spielprinzip scheint ja bei vielen gut anzukommen. So, genaueres zur Galaxy NX Kamera hat Samsung rausgerückt, jetzt endgültig mal, ja, und gleich vorneweg, wie ich schon gesagt habe, also die Galaxy NX ist eine Profikamera, die ist für einen Profi-Fotografen gedacht. Entsprechend wird es gleich gleich zu sagen sein, der Preis ist weit über 1000 Euro vermutlich, ja, weil eben das in einem ganz anderen Bereich angesiedelt ist. Dass da jetzt ein Android-Gerät drin werkelt, weiß ich schon, wie man das einordnen soll. Für die Profi-Fotografen eher zweitrangig. Für die ist es eher so, dass die Kamera genauso gut sein muss oder besser sein muss als die bisherigen NX-Modelle, ja, diese von dieser Serie, von dieser N-Serie. Und da haben die eben diese Anforderungen da. Und ob das jetzt erfüllt wird, das kann ich so nicht sagen, weil ich kein Profi-Fotograf bin, auch wenn ich ganz gern damit unterwegs bin. Aber naja, okay, höchstens Amateur würde ich mich bezeichnen. Aber mit solch teuren Geräten knipse ich halt nicht durch die Gegend. Und deswegen wird diese Kamera auch für mich nicht greifbar sein. Ja. Aber die Daten, so wie ich sie sehe, die lassen wir mir da schon das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ja. 20,3 Megapixel effektiv, ja, APS-C CMOS-Sensor und das Display SVGA. Die ISO-Belichtung, gut, bis 25.600 ISO, das ist schon mal gut, ja. 4G LTE ist integriert, alle Frequenzen, wenn ich das richtig sehe, 3G ebenfalls, 1,6 GHz Quad-Core-Prozessor werkelt da drin mit Android 4.2 Jelly Bean, dann bringt das an Image-Formaten einmal das JPEG in verschiedenen Größen, 16:9, 3:2 und 1:1 und das RAW-Format mit 20 Megapixel, also das sind dann 5472 mal 3648 Bildpunkte Auflösung in RAW-Format, oh, göttlich, ja, sehr schön, die würde ich jeden Tag streicheln, die Kamera. Dann als für Videoaufnahmen gibt es einen MPEG-4-Codec, H.263, H.264, VC1, Sorensen Spark, WMV, MP4.3 und VP8. Jawohl, Leute, VP8 hat die Kamera integriert. Super. WebM, ja, wenn das eher was sagt, WebM. Entsprechend ist dann die Aufnahmecodec MP3 AAC, EAAC Plus, WMA, FLAC. Als Audioformat FLAC, sehr genial. Und natürlich auch Ogwarbis, was man eben zu dem WebM-Format braucht. Das heißt, Leute, ihr könnt hier mit dieser Kamera direkt in WebM aufzeichnen, direkt und ohne Komprimierung das Hochladen zu Google, zu YouTube, was ebenfalls dann wieder ohne Komprimierung gezeigt wird, weil ja alles, was ihr hochlädt, bei YouTube intern auf WebM kodiert wird. Und ansonsten Audio-Formate, klar, Ogg, Vorbis, MP3, MP4 oder M4A, wie es da heißt, FLAC-Formaten, MIDI-Files gehen auch, ja, zum Anhören. Und das ist nämlich auch, was sehr interessant ist, dadurch, dass eben eine komplette Oberfläche hinten drauf ist. Also mit dieser Galaxy NX-Kamera könnt ihr auch Musik hören, da könnt ihr auch das Google Music All Access nutzen, ja, oder den Ancast drüber anhören, ja, ein Ogwarbis-Format, sogar sehr schön, ja, geht also alles, weil eben ein voll funktionsfähiges, vollwertiges Android-Gerät da dran ist. Ja. S-Voice ist mit drin, S-Translator, die ganzen Samsung-Software und Bloatware, Chat-On ist mit dabei, also da hat sich Samsung da auf jeden Fall nicht lumpen lassen, gleich alles drauf zu machen, ja, um das auch dann zu zeigen, dass das eben vollwertig ist. und. Wi-Fi natürlich A, B, G und N mit 2,4 und 5 GHz, Bluetooth 4.0, GPS, GLONASS-Support und auch die Sensoren sind dabei, Accelerometer, Geomagnetic und so weiter, also alles, was man eben so braucht oder nicht. 16 GB interner Speicher, wie schon gesagt, plus Micro-SD-Slot bis zu 64 GB kann man dort SD-Karten reinmachen. Das ist wichtig, dass es bis 64 GB geht, denn Fotografen, die eben in RAW-Format ihre Bilder da abspeichern, das sind die Karten dann relativ schnell voll, wenn man das vergleicht. Ja, 2 GB Hauptspeicher, auch wichtig. Und ja, das ist also auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Der Akku ist 4360 mAh, muss er auch haben. Das hört sich jetzt sehr, sehr viel an für ein Handy, aber wir dürfen nicht vergessen, das ist kein Handy, das ist eine Kamera. Und da weiß ich ehrlich gar nicht, wie da die Standby-Zeiten dann da sind, weil da muss schon einiges gemacht werden. Ja, die Objektive, die verstellen sich auch nicht durch Geisterhand, sondern durch Mechanik, weil das ja optische Zoom-Objektive zum Beispiel sind. Das kostet natürlich alles Strom. Jo, also die Galaxy Camera NX, nie wird das was für mich sein, denke ich. Es sei denn, die geht mal vom Preis her drastisch runter. Ja, wer weiß. Vielleicht sollte ich mich freuen, wenn die nicht verkauft wird, dann geht die vielleicht runter. Was weiß ich. Nicht so gemein, oder? LG bringt auch neue Sachen, hat angekündigt ein Nachfolger für das Optimus G für das momentane und zwar mit einem Snapdragon 800 Prozessor, der ist momentan ja so in aller Munde, weil der bis 2,3 GHz zu takten ist. Wie der dann auch wirklich getaktet wird, das weiß ich nicht, ja, ob die ja voll das Ganze ausnutzen, ob die aus Sicherheitsgründen dann doch wieder ein bisschen runterschrauben mit der Taktung, ja. Auf jeden Fall ist es schon mal nicht schlecht. Das ist ein Vierkernprozessor und kann eben halt sehr hoch getaktet werden. Adreno 330 GPU ist damit drin und eben diese Kreid 400 CPUs, ja, vierfach vorhanden in diesem Chip. Ja, das sage ich auch dann gleich nochmal was dazu. Okay, also ich meine hier der von LG, diese Ankündigungen sind jetzt aus dem Grund sehr interessant, weil sie eben darauf deuten könnten, dass Google vielleicht dann dieses Nachfolgemodell dann doch als Nexus 5 präsentieren wird, auch entgegen aller Beteuerungen von LG. Ja, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, denn diese Gerüchte sind schon wieder aufgetreten, ja, und zwar von recht seriösen Quellen. Also es scheint noch immer nicht ganz vom Tisch zu sein, ob das nächste Nexus-Gerät, falls es denn überhaupt kommt, doch das ist ja die Frage, eben ein LG oder dieser LG Optimus G Nachfolger werden wird. Übrigens, was auch sein kann, dass dieser Nachfolger beziehungsweise das neue Nexus dann erst 2014 herauskommt, ja, und es dieses Gerät ist, von dem behauptet wird, dass oder wo LG behauptet, dass es eine Funktion hat, Voice Commands Always On. Das bedeutet, dass das Telefon immer mithört, ja, und man dieses mit der Sprache direkt steuern kann, ohne dass man vorher irgendwie einen Knopf oder ähnliches gedrückt hat. Ja. Von der Funktionsweise und von der Idee her finde ich das ganz, ganz gut, ja, weil diese ganze Spracherkennung, Texterkennung und so weiter ist Mumpitz meiner Meinung nach, das hatte ich schon mal gesagt, auch im Hinblick auf Siri und Voice Commands, ja, weil es einfach ineffektiv ist. Ich muss das Handy herausholen, ich muss das entsperren, dann muss ich die Taste drücken, um eben die Spracherkennung zu aktivieren. Dann muss ich noch einen Moment warten, bis ich tatsächlich lossprechen kann. Dann kann ich sprechen, dann muss er erkennen, dann lädt er erst dann entsprechend die Seite. Und bei Sachen, die man dann zum Beispiel oft macht, zum Beispiel das, was immer so gezeigt wird in den Demos, show me the weather in Frankfurt, ja, oder show me the weather in New York, ja, schön, dass man das machen kann. Wenn ich aber jetzt hier zum Beispiel öfters sehen will, das Wetter in New York, dann mache ich mir ein Widget auf das Gerät und dann bin ich wesentlich effektiver, da zeigt mir dann das Wetter dort an, ja, oder vielleicht sogar noch entsprechend an der eigenen Position, wenn man sehen will, wie wird das Wetter in der nächsten Stunde, dann holt man einfach sein Handy aus, schaltet an, entsperrt und dann sieht man ja das Wetter schon. Also warum soll ich dann hier das reinreden und hier diese ganzen Schritte machen? Das ist total uneffektiv. Also Spracherkennung ist uneffektiv, solange sie nicht automatisch funktioniert. So wie bei Star Trek. Computer, brrr, und dann den Befehl geben. So muss das ablaufen, ja, und nicht anders. Wenn ich hier alles rumkramen muss, dann bringt das nichts. LG ist dabei, das zu machen. Aber die haben wohl die Rechnung gemacht, ohne die Abneigung der Menschen davon, dass das Gerät immer zuhört. Auch wenn das nur ein Gerät ist, ein lebloses Objekt, ja, aber ja, man darf ja nicht zugehören, man darf ja nicht immer davon belauscht werden von dem Gerät, ja. Ich glaube, selbst wenn die hundertprozentig beweisen könnten, belegen könnten, dass niemals die gesprochenen Sachen übertragen werden irgendwohin, dann bleibt doch nur so ein Rest Unbehagen, was der Mensch dann offenbar hat, ja, weil das dann einem das Teil immer zuhört, ja. Ja. Genauso wie manche Leute sich schämen, wenn ihr Haustier zuguckt, ja. Wenn die irgendwas machen, wo sie sich dafür schämen und das Haustier guckt zu, dann geh mal raus. Obwohl das Tier entsprechen kann, sich dabei das nichts denkt, egal was man macht, ja. Aber trotzdem will man das nicht. Ne? Also wenn ihr auch, wenn es euch auch peinlich ist, vor eurem Haustier zu furzen, Entschuldigung, dann ist das LG sicherlich nichts für euch, dann das Neue. Und ich glaube auch, dass das deswegen auch so nicht kommen kann. Ja. Man hat es ja gesehen, was mit der Xbox One da war. Die Leute haben da stur geschaltet und Microsoft muss dann jetzt klar machen, dass die dafür Sorge tragen werden, dass diese Funktion auch wirklich ausgeschaltet werden kann. So ist es halt nun mal. Was soll man machen? Nun gut, Nvidia Shield, $299, für mich immer noch zu teuer. Also jetzt nicht, weil ich würde es schon ausgeben, wenn nicht von einer anderen Firma Handheld-Konsolen in der gleichen Preisliga sind, sogar noch günstiger. Ja, PS Vita beispielsweise für 199, wenn ich das richtig weiß, momentan Straßenpreis. Also, mal gucken. Und da kaufe ich mir keinen Shield dafür. Auch wenn ich super Android-Fan bin, ja, die Spiele kommen noch lange nicht dran, im Moment jedenfalls noch nicht, an die Qualität von beispielsweise der PSP, ja, von der Fülle, von der Größe her. Das mag zwar schon in den nächsten Monaten sich ändern, weil immer mehr Spiele kommen, die wirklich so die Art Vollpreisspiele sind, wie man sie früher auf den Handheld-Konsolen eben hatte, ja. Aber dennoch ist da die Frage eben $299, bei uns wird es wie gesagt bestimmt 299 Euro werden, ist dann einfach zu viel dafür. Da muss man auch wieder schauen, dass entsprechend angepasste Spiele in dem Nvidia Market sind, in dem Nvidia Store, und man da auch wieder ein paar Einschränkungen hat. Ja. Gleichzeitig gibt's immer noch die Alternative, wenn man dann eben sagt, ja okay, gut, ich brauche diese Vollpreisspiele, sind mir wurscht, ja, wie es so schön heißt, ne? Ich mag diese Android-Spiele, die sind viel besser als die Spiele für PSP oder DS, ja. Dann kann man immer noch sagen, ja, dann hole ich mein Arcos Gamepad für 149 Euro, mittlerweile dürfte sogar schon billiger sein, ja. mit einer frei konfigurierbaren Steuerung, ja, die jedes Android-Spiel im Market auch spielen kann, mit der Steuerung, mit den Tasten, mit einem richtigen Joypad, ja, und nicht irgendwie speziell angepasst sein müssen. Also von daher, ja, ich weiß noch nicht. Für daheim braucht man ebenfalls kein Shield, da ist die Ouya da, ja, und auch der GamePop, der im September kommt, und auch GameStick könnte man dazu in diese Reihe zählen, der bald erscheint, ja. Also es gibt jede Menge Konsolen, die man daheim an den TV anschließen kann, und ja, wenn einem das alles zu viel ist und sagt, ja gut, das kostet aber alles Geld, will ich nicht, ja, wenn man ein Tablet hat, an den Fernseher anschließen und schon kann man da eben dann auch mitspielen, ja. Eventuell noch eine Software installieren für einen Euro, damit man ein Gamepad ansprechen kann, ein Bluetooth-Gamepad oder sogar Hardware angeschlossene Gamepads über USB, und dann hat sich die Geschichte, ja. Also, Ouya, wenn ich schon davon gesprochen habe, ja, die hat momentan leider ein Problem. Allerdings hat das nichts mit der Firma zu tun oder mit der Konsole an sich, sondern das Problem ist, dass die Ouya beim Zoll festhängt. Ja, zumindest war das noch am 21.06. so. Heise hat darüber berichtet, dass die Konsole beim Zoll, beim Deutschen, festgehalten wird in Köln, weil nämlich dort bei einem Controller wahrscheinlich ein CE-Zeichen fehlt. Und ja, an der deutschen Bürokratie kommt man natürlich nicht vorbei. Ich frage mich natürlich, ob da nicht Sony oder Microsoft oder Nintendo so dahinter stecken. Ja, wenn ich so mal diese paranoide Geschichte und Verschwörungstheorien wieder aufziehen wollte, ja, hat da die Konkurrenz die Finger im Spiel, dass sie gesagt haben, ja, du müsst da genau kontrollieren, die ist illegal, die Konsole. Ja. Weiß ich nicht. Ist aber auch egal, jedenfalls für die Leute, die bestellt haben, denn solange eben jetzt hier dieser Aufkleber nicht drauf sein sollte, wird die nicht ausgeliefert werden, kann die nicht bearbeitet werden vom Hauptzoll an Köln, und dann bleibt eben Ouya oder dem Hersteller eben nur noch die Möglichkeit, entweder die Sachen zurückgeschickt zu bekommen, ja, und da, dass die dann eben die Prüfzeichen drauf machen können auf diese Controller, oder dass die eingestampft werden und zerstört werden vom Zoll. Ja. So ist das. Ja, deutsche Bürokratie, im Zoll muss halt alles 100% richtig sein. Ja. Wenn es um Privatkunden geht, da darf natürlich sowas nicht einfach so hingenommen werden. Im Großen darf es das schon sein, aber naja, das sind wir wieder bei anderen Themen. Okay, also wenn ihr euch wundert, warum eure Ouya noch nicht angekommen ist, daran könnte es liegen. Ich hoffe, dass da noch eine andere Lösung irgendwie gefunden werden kann, dass eben hier die Ouya dann doch noch ausgeliefert werden kann an die Leute. Vielleicht war es ja auch so, dass, wie schon mal der Fall, das CE-Zeichen im Controller war, versteckt im Controller. Und dann könnten sich ja der Zoll davon überzeugen, dass ein CE-Zeichen vorhanden ist, das nur vergessen wurde, es nach außen zu legen. Dumm, aber vielleicht wäre das eine Lösung. Dann, viele werden sich jetzt freuen, Guthabenkarten für Google Play auch in Deutschland. Bald wird es möglich sein, jawohl, für alle, die keine Kreditkarte haben und auch nicht zu einem Provider gehören, der das Zahlen über das Handy ermöglicht. Jetzt ist die Chance, bei Google Play endlich mal die gute Software zu kaufen, und nicht nur Software, sondern auch Musik und Video, Filme. Ja, jetzt könnt ihr es tun, jetzt gibt es keine Ausrede mehr, warum ihr nicht die Sachen auch kauft. Ja, so sieht's aus. Und geben wir jetzt die in 15 Euro, 25 Euro und 50 Euro als Guthabenkarten. Und es ist noch nicht klar, mit welchen Vertriebswegen da gearbeitet wird. Was mich wundert, ist, dass man die offenbar noch nicht online kaufen kann. Zumindest habe ich die noch nicht gefunden. Das ist leider auch ein bisschen schwierig hier. Wenn ich hier gucke, nein, da gibt's noch nichts. Schade. Weil das wäre immer noch am besten eine virtuelle Karte. Das heißt, wenn man zum Beispiel was verschenken will, dann könnte man eben zum Beispiel auch jemand so eine Karte online kaufen, ja, ähnlich wie so ein Amazon-Gutschein. Das heißt, ich könnte dann zum Beispiel sagen, Bekannten, okay, hier hast du einen 15-Euro-Gutschein, viel Spaß, ja, Happy Birthday, zack, jetzt mach mal los. Aber habe ich jetzt noch nicht gesehen, ob man die online dann auch ordern kann oder ob man das eben nur in Geschäften kaufen kann. In den USA ist es Walmart und Toys R Us, wo man die kaufen kann. In Großbritannien schreibt hier das Google Watch Blog bei Tesco und Morrisons. Und bei uns würden halt wahrscheinlich Tankstellen sich anbieten, weil dort die meisten Guthabenkarten wohl verkauft werden. Gut. Humble Bundle 6 ist erhältlich, ja. Wahnsinn, sage ich nur. Ich habe mir es gleich gekauft. Wenn ihr es noch nicht wisst, Humble Bundle, das ist eine Sammlung von Apps, die ihr kaufen könnt, und zwar für so viel, wie ihr wollt. Ihr habt richtig gehört, also ihr könnt 50 Cent zahlen, ihr könnt aber auch 500 Euro zahlen, wenn euch danach ist. Ja. Das ganze Ding ist eben so ein Fairness, eine Fairness-Geschichte, ja. Die Top Contributors tatsächlich waren zum Beispiel Nummer 1 Burning Series 2 nennt sich der Nutzer oder wer das auch immer ist. $650 hat er für das Paket bezahlt. Dann eine, weiß nicht, wer das ist, oder eine Bewegung, Protest die NSA, $256 und so weiter und so weiter. Auch anonym kann man das natürlich machen. Hier hat zum Beispiel einer geschrieben, oder auf Platz 3, A Magia, Linux-User, kenne ich nicht, $130 beispielsweise für das Paket gezahlt. Aber wie gesagt, ihr braucht da nicht so viel. Ihr könnt es auch, wenn ihr eben knapp bei Kasse seid, für weniger zahlen. Was bekommt ihr dafür? Zunächst mal Aquaria, ein recht aufwendiges Game. Fraktal, ein sehr, sehr süchtig machendes Puzzlespiel, bei dem allerdings am Anfang erstmal man wirklich überlegen muss, wie kann man das machen, ja, was ist Sinn, aber wenn man es dann draus hat, dann macht es Riesenspaß. Organ Trail, Director's Cuts, ja, wem das Spiel was sagt, das ist so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so ein Retro-Game, ja, Organ Trail, eigentlich, ja, Grafik ist bei, wie immer bei den Retro-Games, eigentlich indiskutabel, ja. Aber es macht trotzdem Fun. Ja, man hat auch die, es werden auch die Tastendrücke und so weiter simuliert, die Geräusche und so. Ja, sehr, sehr schön. Dann Stealth Buster Deluxe, ein Plattform Jump and Run, wenn ich so will, wie ja in einer anderen Form. Ja, da muss man sich nämlich im Stealth-Modus hinschleichen, also sowas wie Plattform Game meets Metal Gear Solid. Ist das eigentlich nicht die Wurzel von Metal Gear Solid? Natürlich, ja. Und Pulse, ein sehr schönes Musikspiel, ja, bei dem man im richtigen Takt auf entsprechende Punkte drücken muss. Das ist gar nicht so einfach. Das hört sich sehr einfach an, ist aber, da braucht man ziemlich gute Handkoordination dafür. Ja. Und das Spiel ist Android-only. Android-only, sagt ihr, ja, natürlich Android-only. Nein, nicht, eben nicht. Diese Spiele sind lauffähig auf Windows, auf Linux, auf macOS und auf Android. Ganz genau. Also, ihr kriegt praktisch die Spiele viermal. Ja. Ihr könnt nämlich diese in jeder Version herunterladen. Alle Spiele sind DRM-frei und dann eben auch auf allen euren Geräten zu nutzen. Ein richtig gutes, faires Angebot. Wahnsinn. Wenn ihr mehr als zurzeit $4.70 zahlt, ja, das ist nämlich so der Durchschnitt, ja, ist momentan $4.70, wenn ihr also mehr als der Durchschnitt zahlt, dann bekommt ihr noch zwei zusätzliche Games dazu. Einmal Frozen Synapse und Broken Sword Director's Cut. Und bei Broken Sword Director's Cut werden jetzt manche auch hellhörig. Genau, auch das ist ein Retro-Game, allerdings schon mit deutlich besserer Grafik aus der Amiga-Zeit. Das gibt's bei uns nämlich in einem Titel Baphomets Fluch. Und das ist eben jetzt auch für Linux und für Android erhältlich, Windows, Mac. Schon allein das Spiel ist eigentlich wert, diese $4.70 momentan. Und auch da wieder, ja, $4.70. Ein Euro dann eben entsprechend noch weniger sogar. Frozen Synapse ist ein aufwendiger, taktischer Shooter, wenn man so will. Und taktisch ist das in der Tat, was ihr da machen müsst, ist schon wirklich heftig. Ich habe leider ein Problem mit Frozen Synapse. Das läuft nicht auf meinem Android-Gerät, das läuft nicht auf meinem Tablet. Die APK-Datei lässt sich nicht installieren. Ich habe schon an Humble Bundle geschrieben, was das sein könnte. Es läuft eben offenbar nicht auf allen Android-Geräten da. Broken Sword hingegen habe ich probiert, schon auf dem Sony Neo V, läuft wunderbar. Aquaria habe ich noch nicht probiert, weil das mit 550 Megabyte doch schon recht groß ist. Da muss ich also auch erst nochmal probieren. Fractal hingegen läuft super auf dem Handy, genau wie Organ Trail, Director's Cut und so. Das Stealth Buster Deluxe ist für mein Tablet zu heftig. Ja, also da ist das Tablet zu schwach und deswegen kann ich euch gleich sagen, ein Single-Core-Prozessor, 1 GHz, reicht nicht aus für Stealth Buster Deluxe. Geht mal davon aus, ihr braucht mindestens einen Dual-Core-Prozessor und ihr solltet auch genug Speicher, Hauptspeicher haben. Und dann könnt ihr da vielleicht was reißen damit. Ja, ich spiele es auf Linux und da ist es wirklich super genial. Dann Pulse läuft einwandfrei ebenfalls auf dem Handy-Tablet und auch schnell und super. Alles wunderbar. So, und das ist jetzt noch immer noch nicht genug. Immer noch nicht genug, Leute. Zu den ganzen Spielen gibt es auch noch kostenlos die Soundtracks dabei. Und gerade bei Pulse sind die Soundtracks einfach phänomenal, genau wie bei Fractal. Ja, irre gut. Und da kann ich nur sagen, Hut ab, ihr könnt die Soundtracks in MP3 und in FLAC-Format herunterladen zum Archivieren. Und auch die DRM-frei. Und das alles für so viel, wie ihr eben ausgeben wollt. Das sollte euch doch ein paar Euronen wert sein. 8 Tage geht das Ganze noch. Und dann wird das beendet, diese Aktion. Und ich muss sagen, ich bin von diesem Angebot wieder mal begeistert und habe sofort zugeschlagen. Wie viel ich gezahlt habe, das verrate ich euch aber nicht. Aber nur so viel, die Bonus-Games habe ich natürlich auch bekommen. Ja. Okay, dann. Also super Empfehlung, ne? Humble Bundle 6. Übrigens, da werden einige Spiele, deswegen habe ich die jetzt nicht so ausführlich behandelt. Ja, ich werde davor noch einige in den nächsten Sendungen ausführlich noch testen. Ja, und da sind auf jeden Fall Anwärter drauf für App der Woche. Ja, definitiv. Tipp für Entwickler gibt es da noch. Und zwar, Google hat offiziell mal was veröffentlicht, und zwar über den Navigation Drawer. Der wird unter die Lupe genommen. Wenn ihr jetzt euch darunter nicht vorstellen könnt, dann öffnet zum Beispiel mal Playbooks, ja, und zieht mit von der linken Seite, vom linken Rand, ja, auf den rechten rüber. Und dann kriegt ihr so neben auf der Seite so ein App Drawer gemacht, ja. So was Ähnliches gibt's auch bei Google Plus, wenn ihr das tut. Aber der App Drawer, von dem jetzt hier gesprochen wird, gibt's wie gesagt zum Beispiel bei der Google Plus App, bei der Google Playbooks App. Ja? Und da wird dann quasi ein Fenster reingezogen in den Bildschirm und dort kann man weitere Auswahlen machen, nämlich so als Navigation. Eben durch in die entsprechenden Bereiche von dem Programm springen, von der App springen. Und das ist eine schöne Sache. Und hier wird erklärt, wie die Benutzer das effektiv und richtig auch in ihre Apps einfügen können, so dass das einem gewissen Standard, sagen wir mal, entspricht, ja. Und wer sich dafür mal interessiert, auch wenn er kein Entwickler ist, ja, der kann vielleicht hier auch schon mal sehen, wohin die Richtung geht. Das Video ist äußerst umfangreich, dauert also 47 Minuten, ist ein Google Plus Hangout von diesen Entwicklern professionell und also professionell gemacht, dieser Hangout natürlich offiziell von Google. Und da könnt ihr das abschätzen, wohin da der Trend geht, dass eben diese App Drawer hoffentlich bald in jeder App zu finden ist. Nvidia vergibt übrigens Lizenzen jetzt auch für die GPU in anderen Chips. Ja, das bedeutet, das finde ich sehr, sehr gut. Ja, alle wissen ja, Nvidia hat gute GPUs, ja. Aber andere Hersteller haben doch bessere CPUs. Nun ist aber so ein Chip in dem Smartphone, ja, sind integriert. Das bedeutet, da ist, wenn ich jetzt zum Beispiel wie vorhin von einem Snapdragon 800 spreche, dann ist da keine Snapdragon CPU drin, ja, und auch keine Snapdragon GPU, sondern das ist ein Zusammenspiel, ja, ein architektonisches Zusammenspiel innerhalb eines Chips integriert von einem Prozessor, beim Snapdragon dann zum Beispiel eben den Kreid 400 und eben der GPU, ja. Und hier bietet jetzt Nvidia die Möglichkeit zu sagen, hier, okay, auch Snapdragon, ja, könnte hingehen können und sagen, okay, wir machen unseren Kreid 400 und nehmen aber statt dieser Adreno GPU, ja, nehmen wir die Nvidia GPU und bauen die auf unseren Chip. Und dann ist der Snapdragon, was weiß ich, 900, ja, vielleicht ein Chip mit GPU von Nvidia, aber eben kein Nvidia-Chip. Cool, ne? Und das bedeutet, dass die Hersteller hier viel mehr Freiheiten haben bei der Wahl der GPU. Und das bedeutet für Nvidia auch eine sehr gute Sache, weil es ist abzusehen, dass mehr Firmen dann auf Nvidia GPUs umschwenken würden, weil sie ihre eigene Chip-Architektur doch weiter beibehalten können. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich finde, da sollte auch Nvidia sich drauf verstärkt konzentrieren. Das sind die Wurzeln von Nvidia, die GPU. Und die macht's aus. Und da, das könnte zu einem großen Erfolg werden, hier diese Ankündigung, dass eben Nvidia diese GPUs auch einzeln lizenziert für andere Chip-Hersteller dann. Ja, zuletzt noch Huawei Ascend P6 ist jetzt offiziell das dünnste Smartphone der Welt. Offiziell 6,18 mm dick. Ja. Und das ist das, was auch auf diesen Werbeplakaten überall gestanden hat bei dem Huawei Ascend 6.18. 4,7 Zoll Display ist mir ein Tacken zu klein als neues Gerät, aber ich bin ja da ein Größenfetischist. Ja. 720p Incel LCD Display, das würde mich jetzt nicht weiter beunruhigen, das hört sich für mich sehr, sehr plausibel und gut an. Ein 1,5 GHz Quad-Core Prozessor, Cortex A9 CPU, auch das klingt ordentlich für meine Ohren. 2 GB Speicher, 8 GB interner Flash-Speicher mit Micro SD-Karten-Slot, also keine Angst, auch wenn die 8 GB für heutige Verhältnisse dann wieder ein bisschen schwach sind, der Micro-SD-Karten-Slot, der Micro-SD-Karten-Slot reißt es wieder raus. Da kann man dann eben auch mal eine 32 GB Karte reinsetzen, da hat man seine Ruhe. 8 Megapixel-Kamera zum Aufnehmen von Bildern mit einem Autofokus, ja. 5 Megapixel Frontkamera, und das finde ich sehr, sehr interessant. 2000 mAh Akku, hört sich nicht gerade viel an. Ich hoffe, die haben einiges getan, damit hier Strom gespart wird. Die 5 Megapixel Frontkamera, finde ich, ist richtig gut. Denn nur mit so einer guten Frontkamera kann man auch tatsächlich dann vernünftig Videochat oder Hangouts zum Beispiel machen in einer guten Qualität. Weil mit so einer 1 Megapixel Kamera, da sieht es echt grottig aus, wenn da einer am Desktop sitzt und sich das Bild anguckt, ja. Und auch fürs Selbstporträts mal zu machen, ja, ist es einfach mies. Ja, also ich probiere das immer wieder mal beim Nexus S und denke immer nur, oh Gott, ist das eine miese Qualität. Nicht nur wegen der Megapixel, sondern anscheinend, weil die Kameras an sich eben nicht so gut sind, die Front-Facing-Kameras. Aber mit einer 5 Megapixel Front-Facing-Kamera, da muss ich sagen, super. Ja, da würde ich mich dauernd fotografieren und euch die Bilder posten. ja, also das ist das Ganze. 4.2.2 kommt als Operating System zum Tragen. Also das neueste Android, was momentan erhältlich ist, sehr schön. da hat sich Huawei gleich da was gedacht. Jetzt müssen die nur noch beim Ascend Mate dieses Android 4.2.2 rausbringen als Update und dann ist die Entscheidung gefallen. Ja. Ja, also das ist vielleicht ein interessantes Telefon in der Zukunft, in den nächsten Wochen, Monaten. Ja, Huawei Ascend P6. Oder P6. Wenn schon Englisch, dann Englisch. Dann auf zur Community. Gibt's nur eine Geschichte. Ja, bei dem Wetter ist das ja als... wäre ich auch nicht drin, wenn ich nicht müsste. der Volker schreibt... oder schickt mir hier einen Link zu einem Nexus App Drawer Icons oder Icon App im Play Store. Habe ich gefunden und könnte ja den einen oder anderen interessieren, schreibt er. Geshared von Philipp, vom Philipp. Ja, hier mal ein kleines Eigenpack von mir, schreibt er. Allerdings nur mit Icons für die App Drawer Verknüpfung. Finde in vielen Eigenpacks keine guten Eigens für den AppDrawer und hab selbst mal welche erstellt. Seid nicht zu hart mit mir. Ideen und Vorschläge könnt ihr mir per Mail schicken. Seid nicht zu hart. Ja, also wie gesagt, hier Nexus App Drawer könnt ihr euch mal angucken. Nexus App Drawer Icons. So. Im Prinzip eben für ein bisschen schönere AppDrawer auf der Oberfläche. Und ja, ich sag mal, schon interessant. Vielleicht sollte ich da mal was installieren. Und damit es irgendwie nicht immer gleich so wild aussieht. Ne? Gut, dann App der Woche. Ich hätte ja fast noch umdisponieren, hätte gleich eine App der Woche gemacht von einem Humble Bundle, aber es war zu knapp. Ich konnte es nicht richtig nicht richtig testen alles und da ich doch mit dem einen Anwärter ein paar Probleme hatte auf meinem Tablet, habe ich es dann erstmal gelassen. Aber ich habe dafür schon vorher ein sehr, sehr faszinierendes Game gefunden. Auch ein Retro-Spiel und ihr werdet es nicht glauben. Das Ganze nennt sich Freetroid. Ist eigentlich ein Spiel, das von Linux kommt, oder es ist die Linux-Version, aber die Linux-Version ist bereits von sich aus eine Konvertierung von dem super berühmten, super genialen, Generationen beeinflussenden Spiel Paratroid vom C64. Ja, ihr habt da kleine Roboter mit der ultimativen Spielegrafik, ja, die ihr durch Labyrinthe steuern müsst. Und müsst andere Roboter entweder eliminieren oder übernehmen. Und das könnt ihr tun, indem ihr euch mit den Roboter verbindet und dann die Schaltkreise übernimmt. Und wenn ihr den übernommen habt, dann seid ihr quasi das Modell. So könnt ihr euch quasi immer wieder aufwerten. Das wird dann auch irgendwann recht happig. Und da müsst ihr dann die grauen Zellen schon kochen lassen und auch entsprechend schnell reagieren, weil habt ihr wenig Zeit für eure Schaltkreise so zu steuern, dass sie die Schaltkreise des gegnerischen Roboters übernehmen. Das war eben das Erfolgsrezept auch für die Geschichte auf dem C64. Das hat das Spiel so berühmt gemacht und Ich find's sehr genial. Ich find's ganz, ganz toll, dass es das für Android gibt. Gescheitert in der App der Woche wäre das fast an der Steuerung. Ja, denn die kann noch deutlich verbessert werden. Und vielleicht könnt ihr auch an den Entwickler schreiben, wenn euch die Steuerung nicht gefällt. Vielleicht gefällt euch ja die Steuerung gut. Mir gefällt sie jetzt nicht unbedingt. Dass er hier vielleicht was noch verbessert daran, weil es wäre einfach viel, viel besser, wenn man auf dem Bildschirm an die entsprechende Position tippen könnte, statt das mit einem Joystick-ähnlichen Controller zu steuern. Und das ist eigentlich das Einzige, was noch fehlt zu dem perfekten Spiel. Ja. Und das ist leider schade. Aber es geht trotzdem, die positiven Sachen überwiegen und natürlich der absolute hammermäßige Vorsatz des Entwicklers, hier das rüberzubringen auf Android. Der 6,6 Megabyte groß ist die App, kostenlos gibt's die, weil es ja auch ein Open Source Game ist von Linux. Und also das weckt nicht nur Nostalgiegefühle, sondern das ist auch vielleicht für neue Spieler interessant, denn auch wenn die Grafik auf einem Computer heutzutage unvorstellbar wären, auf so einem Handy oder ein Tablet, 7 Zoll Tablet, ist es durchaus noch okay. Ja. Ja, also, das war's dann wieder für heute von der vom Uncast. Ja. Wenn ihr Fragen, Informationen, Anregungen habt oder auch mal Themenvorschläge, dann könnt ihr die Google Plus Community besuchen. Ja. Uncast oben einfach in der Suche eingeben und schon kriegt ihr die Community angezeigt. Wenn ihr was Größeres habt, auch Audioaufnahmen oder so, nur her damit. Wir schicken an rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Alle Links und Informationen und natürlich auch den Link zur App der Woche, ganz klar, ganz wichtig, findet ihr auf uncast.thenetcast.com. Und bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und damit kann ich euch nur noch eine schöne Woche wünschen. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!